Упражнение 15, страница 74. Bereiten Sie sich auf die Reise vor. Fahren Sie an die Ostsee. Bleiben 2 Tage bis zur Abreise. Wollen Sie einen Koffer kaufen? Gibt es im Warenhaus eine große Auswahl der Koffer? Haben Sie einen hellbraunen Koffer gekauft? Ist der Koffer aus natürlichem Leder? Ist der Koffer teuer? Haben Sie für den Koffer 50 Mark gezahlt?